Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 4. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Gott segne dieses Wort. Trauern. In diesem Bibelvers hier aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 4, lernen wir mehr über Trauern. Und Trauer ist etwas, womit wir alle Menschen zu tun haben. Und es ist etwas, das ist wirklich, das kann man auch, soll man auch nicht schönreden oder so tun, als wenn man nicht trauert, ja. Ein Mensch, der einem nahe stand, ein Ehepartner vielleicht oder Familienmitglied oder Freund oder Arbeitskollege oder wer auch immer, ist dann gestorben oder verstorben und wir Menschen trauern dann, ja. Und unser Herr Jesus Christus sagt uns dann eben hier in der Bergpredigt, also in den Seligpreisungen, glücklich sind die traurig sind. Und wenn das nun da aufhören würde, würden wir sagen, was heißt, wieso glücklich sind die traurig sind? Das ist doch eigentlich ein Widerspruch, oder? Aber wir lesen weiter, denn sie werden getröstet werden. Und hier haben wir das Versprechen von Jesus Christus, das uns hilft und uns Mut macht. Also in keinster Weise sollten wir Trauer unterdrücken oder so tun, als sei es nicht so. Die Bibel sagt uns, dass wir trauern sollen, hilft uns aber weiter und macht uns noch viel mehr Mut. Jesus Christus als Gott im Fleische, der dann am Kreuz gestorben ist für uns, für unsere Sünden, für ein für alle Mal und am Kreuz das Böse ein für alle Mal, für alle Ewigkeit besiegt hat, Tod, Teufel, Sünde, das Böse, ist für uns gestorben und dann wieder auferstanden drei Tage später. Und das ist entscheidend, durch den Heiligen Geist wieder auferweckt, auferstanden ist. Und deswegen haben wir Mut, dass wir als Christen in und durch die Wiederauferstehung nicht nur sehen, dass Gott eben bestätigt hat, dass dies Gott im Fleische ist, unser Herr Jesus Christus. Das ist einzigartig in der Menschheitsgeschichte. Und das ist auch nur einmal passiert. Aber uns eben einlädt, zu ihm zu kommen. Denn er ist dann nämlich nach der Auferstehung in den Himmel gefahren, die Himmelfahrt, und hat uns dann kurze Zeit später den Heiligen Geist geschickt. Und ich möchte, dass ihr versteht, dass das nicht nur eine Einladung ist, sondern das ist Gottes absolute Wahrheit. Und hier haben wir eben die Seligpreisung und Gottes, durch die Auferstehung ist eben jedes Wort, das Jesus Christus gesprochen hat, so wie auch hier, bestätigt, absolute Wahrheit. Das heißt, es gibt keine Teilwahrheiten oder vielleicht und oder. Nein, jedes Wort, was Christus gesprochen hat, ist absolut wahr. Und so haben wir eben hier das Versprechen, dass die traurig sind, getröstet werden. Und das dauert eben manchmal auch eine Zeit. Und Trauer ist eine Sache, das sollen wir auch nicht schönreden, ja, aber wir sollen einfach verstehen, wir müssen auch verstehen, dass eben Jesus Christus dann eben auch als Gott im Fleische sozusagen all das, was wir an Trauer erfahren, selber erfahren und noch darüber hinaus selber erfahren hat. Zum Beispiel am Grabe Lazarus, also sein Freund Lazarus war gestorben und Jesus Christus sieht die Herzen der Menschen, die trauern und Jesus selber trauert über seinen Freund Lazarus. Jesus weint, ja, und weint auch sieht auch den Unglauben in den Herzen der Menschen, ist auch darüber traurig, aber eben auch über seine persönliche Beziehung zu seinem Freund Lazarus, den er dann von den Toten wieder auferweckt. Lazarus ist natürlich dann wieder gestorben, er ist nicht auferstanden in dem Sinne, aber er ist von den Toten wieder auferweckt worden. Und eben Christus auf dem Weg zum Kreuz dann hat nicht mehr viele Tage zu leben, weint dann über Jerusalem. Also Jesus weint über Jerusalem. Und was da passiert ist, Jesus Christus sieht die Herzen der Menschen, die ihm abgewandt sind. Leute, die ihn ablehnen. Leute, die deren Herzen nicht Gott zugewandt sind. Und er sieht, wie all diese Menschen in die Verdammnis, sich selber in die Verdammnis schicken. Und darüber trauert er. Und das ist jetzt der Schlüssel zum Erfolg, zum Trauern. Ihr versteht bitte, wenn wir trauern, wenn wir weinen als Menschen, egal wer ihr seid, Mann, Frau, junge Mädchen, alt, jung und alt, gesund oder krank, wenn wir trauern, trauert Gott. Wenn ich weine, weint Gott. Und das ist nur in und durch in der Bibel dargestellt. Und hier habe ich noch einen Hinweis für euch. Also wenn wir weinen, weint Gott mit uns. Und ich möchte euch einladen, geht mal in den ersten Thessalonicher Brief. Das ist der erste Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 13. So, da heißt es, ich lese aus der Lutherbibel 1984, Thessalonicher Brief, erster Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Gott segne dieses Wort. Hier haben wir den Apostel Paulus, der gleichsam gleichwohl Gottes Wahrheit spricht. Jedes Wort, das Paulus spricht, ist genauso wahr wie das Wort, was Jesus Christus spricht. Denn Paulus schreibt eben auch durch den Heiligen Geist in seinem Herzen, was Gott ihm zuträgt. Und er hat das hier niedergeschrieben für euch. Der erste Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 13. Und lest mal weiter in dem ganzen Kapitel 4 weiter und auch Kapitel 5. Da sehen wir, dass wir die Hoffnung der Auferstehung haben. Und Paulus schreibt hier an die Glaubensgemeinde zu der Zeit und eben auch zu uns heute dasselbe. Wir haben dieselbe Hoffnung auf die Auferstehung. Wir, die wir in und durch Jesus Christus in einer persönlichen Beziehung mit ihm stehen und mit ihm wachsen. Ja? Also wir haben Hoffnung. Nicht wie Menschen, die sich von Christus abgewandt haben. Menschen, die sich von Christus abgewandt haben und nicht zu Christus kommen, aus welchem Grund auch immer, haben keine Hoffnung. Wir haben aber Hoffnung und das ist eben die Hoffnung der Auferstehung. Seht ihr, wie das alles zusammengefügt ist? Und Gott hat das eben so gemacht, dass er vieles in der Bibel an verschiedenen Stellen den Leuten ins Herz gesprochen hat durch den Heiligen Geist und dann niedergeschrieben hat, damit wir in die Bibel reingehen und diese Wahrheiten nicht nur lesen, erkennen, aber eben auch in und durch Christus wachsen. Und vor allem, dass er uns eben hilft in Situationen, wo wir Trauer haben oder Kummer und Sorgen. Denn Gott sorgt sich um uns. Und nehmt euch das zu Herzen. Also der Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 13, und da geht es weiter, lest mal weiter. Da hilft uns Gott zu verstehen, dass das eben eine Seligpreisung ist. Und kein Mensch ist verloren, alle Menschen, die Gott zugewandt sind. Und das weiß auch nur unser Herrgott, welche Menschen zu ihm kommen und welche nicht. Seht also, dass ihr euch Jesus Christus zuwendet, versteht, wer er ist, Gott im Fleische, und warum er gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben, sodass damit wir nicht in aller Ewigkeit von Gott getrennt sind. Wir, die wir in der persönlichen Beziehung zu Christus stehen und in und durch Christus wachsen und er in und durch uns wirkt, in unseren Herzen. Eine Herzensangelegenheit hier in Beziehung jetzt zum Trauern. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für deine Seligpreisung und das ist nicht irgendwie theoretisch oder irgendwie sinnbildlich zu verstehen, sondern nein, direkt zu verstehen, dass du mit uns bist, wenn wir traurig sind und uns versprichst, dass wir getröstet werden. Wie das genau aussieht, wissen wir nicht genau, das ist von Mensch zu Mensch zu verschieden. Und von Situation zu Situation verschieden. Worauf es ankommt, Herr Jesus, erinnere uns daran, dass wir dir zugewandt bleiben, dass unsere Herzen deinem Herzen, Herr Jesus, zugewandt sind. Darauf kommt es an. Auch wenn wir trauern und manchmal mutlos sind oder sogar hoffnungslos, uns hoffnungslos fühlen, wir haben Hoffnung durch die Auferstehung. Erinnere uns daran immer wieder. Und wir danken dir für den ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4 und auch Kapitel 5, wie du uns Mut machst und uns erinnerst, dass wenn wir weinen, dass du weinst. Also wenn ich als Mensch weine, dann weinst du als Herrgott auch. Und das ist, macht uns Mut und gibt uns Hoffnung und hilft uns in den schwersten Zeit. Und wir beten und hoffen, dass, diese Wahrheit, besonders was nun Trauer anbelangt, das heißt nun gar nicht, dass du sich nun abgewandt hast von uns, ganz im Gegenteil. Du wendest dich uns zu und wir tun gut daran, diese Wahrheit aus der Bibel auch anderen Menschen mitzuteilen. Wie uns der Heilige Geist das ins Herz spricht, das kann und wird auch anderen Menschen helfen. Und ja, wir haben so viel Hoffnung hier und vor allem die Hoffnung der Auferstehung in und durch dich. Und wir beten, dass alle Menschen diese Wahrheiten wahrnehmen und zu Herzen nehmen und auch anderen Menschen helfen in ihrer Not, in Trauer. Und nur in und durch dich, in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, kannst du uns helfen, auch zu heilen, zur vollen Heilung zu kommen, wenn wir nun trauern. Ja? Und wir danken dir, Herr Jesus, für all dieses und vor allem, was du für uns getan hast am Kreuz, was wir nie tun können, nie tun konnten und nie tun können werden. Wir danken dir und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.